Zeig uns dein königliches Walten, bring Angst und Zweifel selbst zur Ruh. Du wirst allein ganz recht behalten, Herr, mach uns still und rede du. Amen. Es gibt bekanntlich Predigten, die kann man nur mit einem Grinsen oder ganz zurückgezogen und auch distanziert, betroffen oder auch unbetroffen halten oder hören. Es gibt Predigten, da sitzt man stundenlang vor einem leeren Blatt Papier, will es füllen, doch da kommt nichts. Und dann plötzlich fließt es nur so, dass man sich überhaupt nicht mehr stoppen kann. Und es gibt Predigten, die hält man das erste Mal, vielleicht sogar auch das letzte Mal, schließlich hat einen ja keiner dazu gezwungen. Jetzt werdet ihr vielleicht denken, was meint denn der Prediger überhaupt? Da wird es aber heute so richtig spannend. Ich mache in dieser Stunde etwas, was ich noch nie gemacht habe. Es hat sich auch noch nicht so ergeben. Ich habe mich schließlich stets davor drücken können. Doch heute ist Schluss damit. Ich kann mich doch nicht immer verstecken. Die Rede ist von einem besonderen Gottesdienst. Gottesdienst ist ja für mich kein Problem. Ich weiß nicht, wie viele ich in meinem Leben schon gehalten habe. Aber einen Gottesdienst am Valentinstag, das ist schon etwas Besonderes. So weit, so gut. Aber dann noch in einem Altenheim. Und der Prediger ist ein Mann, der bereits 15 Jahre allein lebt und sich noch im vergangenen Jahr einer weiteren Knochenmarktransplantation unterziehen musste. Kann es eigentlich einen ungeeigneten Prediger geben als mich? Und dann an einem solch ungeeigneten Ort mit einem solchen Thema? Noch einmal, Valentinstag in einem Altenheim. Es predigt ein Singeldiakon zum Thema. Das hat was. Aber das geht ja noch weiter. Ich bin so mittendrin in der Vorbereitung, da geht das Telefon. Holger ruft mich an. Hans Otto, wir müssen den Gottesdienst morgen verschieben. Wieso denn morgen? Ich bin doch heute im Haus. Nein, wir haben morgen erst den Gottesdienst. Ist aber auch egal, nicht heute und auch nicht morgen. Ruth und ich sind schwer erkältet. Meine Frau hat sogar Fieber. Ja, was soll man da machen? Ich wünsche gute Besserung und lege auf. Das war's denn wohl mit dem Valentinstag im Altenheim Rama. Haarscharf mal wieder an einem unlöslichen Problem vorbeigeschrammt. Hab ich mal wieder Glück gehabt. Denn brauche ich mir diesen Schuh, der mir doch sowieso nicht passt, nicht anzuziehen. So schnell geht es schon mal. Ich habe ein großes Problem weniger und am Wochenende mal wieder keinen einzigen Termin. Ab mit dem ollen Valentin. Sollen sich doch andere über ihn einen Koppe machen. Das ist jetzt nicht mehr meine Baustelle. Da kann ich ja dann Amen zu sagen. Ich denke nach. Bin ich jetzt so ein Kapitän, der das sinkende Schiff verlässt? Hauptsache ich bin draußen, nach mir die Sintflut? Eigentlich feige. Und eigentlich auch. Nein, jetzt mache ich weiter. Jetzt fange ich es an. Die Gelegenheit lasse ich doch nicht ungenutzt. Amen. Von wegen Amen. Da wird der Teufel sich doch nur freuen. Ich schreibe meine Predigt weiter und spreche ihn für meinen Blog. Und bei meinem nächsten Termin vor Ort verschiebe ich ganz einfach den Valentinstag auf diesen Termin. Denn wenn ich jetzt nicht aufhöre, komme ich nicht mehr in dieser Form ins Thema rein. Deshalb noch einmal von vorne. Ihr Lieben, da sitzt ein altes Ehepaar, mindestens weit über 40 Jahre verheiratet, das soll es ja heute auch noch geben, wie jeden Abend vor dem Fernseher. Da streicht plötzlich der Mann zitternd, aber doch sehr zärtlich seiner Frau über das Knie. Sie ist äußerst erstaunt und kann sich nicht mehr daran erinnern, wann er das zum letzten Mal gemacht hat. »Lenchen«, sagt der Mann, »Lenchen«, lasst uns heute mal etwas Richtiges, Aufregendes tun. Das ist wohl eine Ansage. Was wird wohl in den Gerhard gefahren sein? So kenne ich ihn doch gar nicht mehr. Vor ihren Augen tauchen sofort Visionen von einer Nacht in der Stadt auf, ins Kino gehen oder ins Theater, auf der Promenade bummeln oder vielleicht mal ganz früh ins Boxspringbett gehen. Heute geht es sogar ohne Rollator. »Was sollen wir denn machen?«, fragt sie. Darauf antwortet ihr Gerhard gelassen, »Lasst uns doch einmal die Sessel tauschen.« »Das war's.« »War's das?« »Nee, hoffentlich nicht. Durch Gespräche, Kreativität, gemeinsame Unternehmungen, viele Überraschungen muss das Seelenfeuer der Liebe doch in Gang gehalten werden, doch nicht unbedingt durch einen Sesselwechsel. Als Charlie Chaplin alt geworden war und auf seine weißen Haare angesprochen wurde, da hat er gesagt, wenn Schnee auf dem Dach liegt, dann heißt das noch lange nicht, dass der Ofen innen drin aus ist. Heute ist der 14. Februar, Valentinstag. Dieser Tag gilt als Tag der Liebenden. Schuld daran ist Valentin, Bischof von Terni, einer Stadt in Mittelitalien. Er hat nur das getan, was seine Aufgaben waren. Gottes Wort predigen, die Sakramente verteilen, Tote bestatten und selbstverständlich auch Paare trauen. Und zwar auch Soldaten. Nach dem Befehl des Kaisers hatten Soldaten unverheiratet zu bleiben. Sie sollten sich ganz auf den Kriegsdienst konzentrieren und nicht durch die Liebe abgelenkt sein. Der selbst natürlich ehelos lebende Bischof wusste es besser. Er kannte die Menschen gut genug und er sagte sich, die Liebe kann man nicht einfach per Gesetz abschaffen. Wenn sie da ist, dann ist sie da mit allem, was dazugehört. Mit der Romantik, mit der Schwärmerei, auch mit der körperlichen Sehnsucht zueinander. Und er wusste, es ist besser, all das hat einen Rahmen, in dem diese Liebe geschützt ist, in dem sich die Liebenden ganz aufeinander einlassen und verlassen können. Dieser Schutzraum für die Liebe war damals derselbe wie zu allen Zeiten und auch noch heute, die Ehe. Und wenn heute viele Ehen scheitern, dann gibt es doch immer noch keinen besseren Schutzraum für die Liebe. Also machte Bischof Valentin keinen Unterschied zwischen den Menschen. Egal, wer zu ihm kam, ob Zivilist, ob Soldat, ob arm, ob reich, er traute oft heimlich die Paare, segnete ihre Ehen. Und angeblich schenkte der Bischof jedem Paar dann auch noch Blumen aus seinem eigenen Garten. Bischof Valentin war sich also nicht zu schade dafür, das zu tun, was Gottes Wille für die Menschen ist. Valentin gab so der Liebe den Vorrang vor gesellschaftlicher Ordnung, der Menschlichkeit vor geltendem Recht. Wie ein Maulwurf im Rasen hat er sich benommen. Nicht nur was die Ehe, sondern was das ganze Leben anging. Wir haben über den Bischof sonst keine Berichte, aber wir wissen über die Christen jener Zeit genug, um zu vermuten, dass auch Valentin furchtlos Gottes Wort predigte, Menschen zum Glauben an Jesus einlud und sich nicht davon abbringen ließ, als man ihm mit Hinrichtung drohte. Deshalb wurde er auch angezeigt und am 14. Februar 269 in Rom unter Kaiser Claudius II. Hingerichtet. Ein fairer Prozess war das nicht. Und so wurde Valentin zum Schutzpatron der Liebenden. 14. Februar. Die Nachweihnachtszeit ist zu Ende. An Weihnachten haben wir uns erinnert, dass mit Jesus von Nazareth Licht in die dunkle, Wärme in die kalte Welt gekommen ist. So werden auch die Liebespaare empfunden haben, die Valentin damals heimlich traute. Ähnlich wird wohl jeder Mensch denken, dem Zeichen von Licht und Wärme in einer dunklen, kalten Welt begegnen. Kleine Zeichen der großen Liebe Gottes. Dadurch, dass der Bischof heimlich Trauungen vornahm, handelte er gegen geltende Ordnungen und gesellschaftliche Normen. Er tat es um Menschen willen. Die Bibel gibt uns eben andere Maßstäbe an die Hand als manche von Menschen gemachten Ordnungen. Wo diese Menschen Ordnungen in ihren Rechten beschneiden, ist es Aufgabe von Christen und Kirchen, solche Ordnungen zu stören wie Maulwürfe im Rasen und aufzudecken, was unter der Oberfläche ist, zum Ärger der Ordnungs- und Moralhüter, aber zum Wohl der Menschen. Und so passt es ganz gut, dass wir heute den wohl bekanntesten Bibeltext zum Thema Liebe hören. Es gibt kaum einen Text, aus dem so viele Brautpaare ihren Trauspruch auswählen, wie aus dem 13. Kapitel des 1. Korintherbriefes, nämlich der 13. Vers. Nun aber bleibet Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Ich habe es nicht vergessen, ich bin heute hier in einem Altenheim. Und was das für die Liebe bedeutet, muss ich euch nicht wohl erklären. Der eine Bereich, ich sage mal, der praktische Bereich der Liebe ist schon lange abgeschlossen. Keiner von uns heißt Abraham oder Sarah, die mit 80 Jahren noch Eltern wurden. Ihr denkt sicherlich heute noch an eure Liebeszeiten. Wenn es denn gute waren, wird man sie wie einen wertvollen Schatz festhalten. Es gibt aber auch Menschen, da war die Liebe eine tägliche Fortsetzung einer Quälerei, die man schließlich nicht mehr ausgehalten hat. Eine Partnerin oder ein Partner kann ja bekanntlich der größte Segen, aber auch der größte Fluch im Leben sein. Das ist wie mit einem Hausmeister. Wenn man in einer Dienstwohnung leben muss und diese in einem Gemeindezentrum sich befindet, da lebst du auf dem Präsentierteller. Ich habe das mal einige Jahre erleben müssen. Und das Verrückte, immer wenn der Hausmeister einen neuen Angriff startete, ging er zuvor durch das Haus und sang laut das Lied »Ich bete an die Macht der Liebe«. Das war wohl das einzige fromme Lied, was er kannte. Jetzt kann ich darüber lachen. Damals aber war es die Hölle für mich. Nun aber bleibet Glaube, Hoffnung und Liebe. Was haben wir denn da Schönes? Die Liebe glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Nun aber bleibet Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, die Liebe ist aber das Größte unter ihnen. Diesen herrlich klingenden Dreiklang kann man doch nicht auseinanderreißen. Da schmilzt man förmlich hin. Und auch wenn es bei Hochzeiten manchen Aberglaube gibt, Kapitel 13, Vers 13 im Korintherbrief, das hat noch keinem geschadet. Offensichtlich ist die Liebe manchmal mächtiger als der Aberglaube. Und das will schon was heißen. Glaube, Hoffnung und Liebe in einem Altenheim, in dem Ehe und körperliche Liebe schon lang kein Thema mehr ist. Nein, es ist keine Flucht, wenn man sich an den wendet, an den man glaubt, von dem man immer wieder neue Hoffnung erwartet und auch bekommt, und vor allen Dingen das Wichtigste, der die Liebe erhält, die heute doch so ganz anders aussieht als seine eigene vor 40, 50 oder 60 Jahren. Jetzt können wir auf ganz neue Art und Weise erfahren, dass die Liebe das Größte ist, auch wenn es Zeiten gab oder vielleicht noch gibt, wo man sie am liebsten auf den Mond schießen könnte. Wenn wir von menschlicher Liebe enttäuscht werden, Gottes Liebe verfährt mit uns anders, egal was auch geschehen wird. Ich kann es nicht verstehen und noch weniger erklären. Gott ist die Liebe und die Liebe ist Gott, wie man es auch dreht und wendet. Gottes Liebe hat uns seinen Sohn in die Welt geschickt, der uns festhält bis zum letzten Atemzug, um uns dann in die Ewigkeit zu geleiten. Ob das wohl die heutigen Paare noch wissen, wenn sie sich diesen Spruch aussuchen? Da ist der Glaube. Er glaubt an den Partner, er vertraut auf ihn. Doch wir wissen, dass wir schon zu oft und schwer enttäuscht worden sind. Manchmal kommt die Enttäuschung schleichend, dann wieder von einer Sekunde zur anderen, dass die ganze Welt zusammenbricht. Auch wenn man schon lange nicht mehr verheiratet ist und im Altenheim lebt. Da ist der Glaube. Er kann schwer enttäuscht werden, wenn man sich auf Menschen stützt. Auch in einem Altenheim. Da ist die Hoffnung, die bekanntlich zuletzt stirbt. Hoffen und harren, so sagt der Volksmund, macht manchen zum Narren. Manchmal hat er recht, wenn man auf Menschen hofft, an Menschen glaubt. Und da ist die Liebe. Schon durch das Wort kann es manchmal zu heftigen Missverständnissen kommen. Ich liebe Schokolade. Früher habe ich ein Motorrad geliebt und natürlich auch eine Frau und heute Gott. Und das alles auf sehr unterschiedliche Art und Weise und natürlich auch mit unterschiedlichen Folgen. All das ist den Verliebten, die sich am Valentinstag mit Blumen und Schmuck beschenken, recht egal. Sie haben die Art von Liebe gefunden, die ihnen gut tut, zumindest im Moment soll die Kirche darüber reden, wie sie will. Was kann einen Menschen so erfüllen, dass er bereit ist, für seinen Glauben, für seine Liebe, für seine Berufung unter Umständen in den Tod zu gehen? Auch hier lautet die Antwort Liebe. Und zwar eine Liebe, die ganz ähnlich, aber doch anders ist als die zwischen Mann und Frau. Es ist die Liebe, von der der Apostel in unserem Predigttext schreibt. Über die Gemeinde von Korinth zur Gemeinde des Bischofs Valentin bis heute schreibt der Apostel ins Stammbuch, alle Gaben, alles, was wir tun und was wir können, selbst unser Glaube mit allem, was er vermag, es nützt nichts ohne Liebe. Er meint damit nicht die Liebe zwischen zwei Menschen, die ist viel wert. Er meint die Liebe, die die Basis ist für jede gelingende Beziehung, in der Ehe, in der Gemeinde, sogar in der Gesellschaft, die Liebe, die uns Kraft gibt, zu vergeben, die Liebe, die gegen allen Augenschein hofft und uns fähig macht, alles zu hoffen. Die Liebe, die ausdauernd ist, selbst wenn es schwer fällt, und uns fähig macht, ausdauernd zu sein und nicht auseinanderzubrechen, selbst wenn es schwer fällt. In der Gemeinde, in der Ehe, in der Gesellschaft. Natürlich, wenn der andere auch will. Aber man kann ja bekanntlich nicht mit dem Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Es ist eine Liebe, zu der wir selbst nicht die Kraft aufbringen können. Denn wir glauben, hoffen und lieben eben nicht alles. Diese Liebe haben wir nicht in uns, aber wir haben sie, weil wir Jesus haben. Er ist die Liebe Gottes in Person. Gottes Liebe ist der Grund, dass er selbst Mensch wurde in Jesus, dass er sich auf den Weg nach Jerusalem machte, dass er sich am Kreuz hinrichten ließ. Aus Liebe zu uns ist er gestorben, hat mit seinem Sohn für unsere Sünde gezahlt, damit wir mit ihm zusammen das ewige Leben haben können, allen, die daran glauben. Am Kreuz, an dem er starb, sagte er zu jedem von uns: Ich liebe dich, ich will mit dir durchs Leben gehen, egal was passiert, und ich will mit dir auch durch den Tod gehen und dir ewiges Leben schenken. Schlag ein, lass uns nun zusammengehören. Das klingt fast so wie ein Heiratsantrag, was er da zu uns sagte, aber zum Glück gilt dieser Antrag nicht nur einer Person, sondern uns allen. Vielleicht ist heute für dich der Tag, mit Jesus anzufangen. Es ist seine Liebe, die die Gemeinde in Korinth zusammenhielt und die auch bis heute jede christliche Gemeinde zusammenhält, denn abgesehen davon hätte man ja genug Gründe, nicht mehr zusammenzubleiben. Es ist die Liebe Jesu, die Christen von Paulus über Valentin bis heute ermutigt, Gottes Liebe in Wort und Tat weiterzugeben, selbst wenn sie das Leben kosten sollte. Aus dieser Liebe hat er sich uns selbst geschenkt. Dieser Liebe beschenkt er uns jeden Tag immer wieder neu. An diese Liebe sollen wir uns erinnern. Nun aber bleibet Glaube, Hoffnung, Liebe. Unser Bibelspruch endet in der Feststellung: Aber die Liebe ist das Größte, jeden Tag und nicht nur am Valentinstag. Amen.